Jeff es zu mir gebracht. Aha. Und sah vorsichtig kurz zum Fenster hinaus. Inzwischen mussten die drei längst unten angekommen sein. Doch auf der Straße erblickte Peter etwas ganz anderes. Zwei Streifenwagen standen dort. Deshalb war King Hals über Kopf geflohen. Die Polizei war auf dem Weg hierher. Der zweite Detektiv machte auf dem Absatz kehrt und rannte hinaus. Tür zu und nichts wie weg hier. Er betrat den Flur keine Sekunde zu früh. Schon näherten sich schwere Schritte. Vier Polizisten kamen ihm entgegen. Sie beachteten ihn nicht. Draußen auf der Straße ging Peter an den Streifenwagen vorbei zu seinem MG, der eine Straße weitergeparkt war. Davor standen Justus und Bob. Finster blickten sie ihm entgegen. Hey, was ist denn los?